Eines der seltsamsten Phänomene im Geistesleben ist es, dass der Mensch von dem Augenblicke an, wo er sich in Glauben, Ehrfurcht oder Anerkennung der Autorität vor einer Sache, einem Werke, einem Menschen zu beugen gelernt hat, nicht mehr imstande ist, eine Äußerung, die von solcher Seite getan wird, rein, unvoreingenommen und unbeschwert vor dem Vorurteile früherer Empfindungen hinzunehmen. Dieses vielleicht bedeutsamste Phänomen für das suggestive, für das a priorische Wirken und Vergewaltigen, das jeder Glaube an ein gültiges unweigerlich mit sich bringt, wurde philosophisch kaum je in seiner ganzen ungeheuren Tragweite erkannt und beachtet. Die beste Umschreibung dessen, was sich hierbei erkenntniskritisch dargestellt abspielt, hat der griechische Philosoph Epikur gegeben. Wir selber wussten dies Phänomen fixer Idee mit sich dabei etwas denken, des Öfteren zu umschreiben. So wird das Werk eines berühmten Mannes nicht mehr rein auf uns zu wirken vermögen, so kann der Volksverführer, sobald man ihm blind zu folgen gelernt hat, ruhig die Maske der Volksbeglückung fallen lassen und seine unbeschränkte Diktatur, siehe Lenin und Trotzki, verhängen. Und so ist es endlich zu erklären, dass und wieso das Alte Testament, von dem Schaudern der Ehrfurcht vor der Heiligen Schrift umnebelt, bei aller Deutlichkeit und Unzweideutigkeit einer Gottesauffassung des beweglichen Geistes von der hypnotisierten und geradezu lahmgelegten fassenden Geiste nicht in seinem wahren Wesen durchschaut werden konnte. In der ganzen Geschichte der Menschheit gibt es vielleicht kein bedeutsameres und verhängnisvolleres Dokument für dieses bei einem sehr unheiligen Dabei- und Hinzudenken von Heiligkeit und Verehrung. Wäre der menschliche Geist nicht so geartet, dass sein Wollen und Fühlen immer wieder und wieder bei vergangenen und gegebenem Anschluss suchend, bei Überlieferten hinein und ausgelegt, was er eben braucht, die ungeheuerliche Verwirrung, wie sie durch Verquickung unvereinbarer Anschauungen immer wieder verursacht wird, bliebe ein unverständliches und für den menschlichen Geist geradezu beschämendes Phänomen. 11. Erkenntnisse, die nicht derart geboten werden, dass der zu Belehrende sie auch dort, wo sie anwendbar wären, anzuwenden weiß, entbehren jeglichen Erkenntniswertes. Denn was nützt eine Einsicht, die demjenigen, dem sie übermittelt ward, nicht dazu verhilft, im Einzelfalle derartig hinein und einzusehen, dass er den Einzelfall als Beispiel, als individuelle Erscheinung, auf welche das erkannte Gesetz anzuwenden wäre, erfasst? Der philosophisch geschulte Leser wird merken, dass wir hier bei dem uralten Probleme von Theorie und Praxis, von Erkenntnis und Nutzanwendung, von Idee und Erfahrung angelangt sind. Ein Problem, das gerade den Geist des deutschen Menschen in verhängnisvoller Weise über die Zweiheit dieser Begriffspaare kaum je zur Einheit erkennenden Erlebens gelangen ließ. Das primäre Genie eines Goethe ist sich zwar bewusst, dass die Erfahrung nur durch die allgegenwärtige Idee, das erfasste Eins, also Idee, zur Erfahrung zu werden vermag, doch scheint der bücherlesende und spekulative Deutsche dazu verdammt, alle wirklich in unserem Schiller den primären Sinneseindruck vom sekundären Denken zu trennen. Das Verhängnis solch unglückseliger und sonderbarer Veranlagung wird es nun sein, dass der Deutsche einen Haufen von Wissen in tadelloser theoretischer Verallgemeinerung besitzt, der ihn vor der Wirklichkeit, vor dem Erlebnis, vor der primären Fixation kläglich im Stiche lässt, da er die Nutzanwendung für den Einzelfall, ein unselig sekundär gewordener, nicht zu machen weiß und so dazu verdammt scheint, ein totes und sinnloses Wissen an sich zu häufen, das, im Leben selbst unangewendet, wert- und nutzlos seinem Geist mehr verwirrt und belastet als wahrhaftig bereichert. Schuld an diesem eigentümlichen deutschen Verhängnis ist die vollständig falsche und missverstandene Auffassung und Wertung des Subjektiven und des Objektiven, des Persönlichen und des Unpersönlichen aller Erkenntnis. Denn da der unglückselige deutsche Mann von jener Erkenntnis den meisten Respekt hat, die im härenen und farblosen Gewande unnahbarster Objektivität und keuschester Unpersönlichkeit auftritt, so entfremdet er sich immer mehr und mehr der Wirklichkeit und verliert geradezu die Fähigkeit, was er gelernt hat, auf das ihn umflutende Leben anzuwenden, da er durch die Gewohnheit, nur verdünnte und verflüchtigte Verallgemeinerungen als objektive Wahrheiten zu akzeptieren, den lebendigen, fassenden Blick verloren hat, ihn als subjektiv verabscheuend. Und während eine spätere erkenntniskritische Darlegung noch auf das Klarste erweisen wird, dass das, was der Deutsche objektiv nennt, als sekundär, was er subjektiv nennt, als primär zu bezeichnen ist, so zwar, dass ein subjektives einzig und allein einem wirklichen Erfassen des Objektes gerecht werden kann, indes sein objektives einer aus zweiter Hand gewonnenen Verallgemeinerung, also einer einzelnen, von ihm nicht nachgeprüften und nacherlebten Verflüchtigung objekthaft erfassten Lebens sein blasses Dasein verdankt, mithin also subjektiv und willkürlich ist, müssen wir heute und hier den Deutschen primäres Erlebnis, also Beispiel und Einzelfall bieten, auf das sie seiner Natur so ferne stehenden und unverständlichen Gesetzmäßigkeiten des beweglichen Geistes zu wahren, nunmehr auch in seinem Leben anwendbaren Erkenntnissen werden. So werden wir denn im Verlaufe unserer Untersuchungen vor dem unseligen deutschen Vorzug einer wenig angebrachten objektivlosen Objektivität ablassen und zum Verständnisse des beweglichen Geistes so viel an eigenen Erlebnissen, an individuellen Vorgängen, an genannten Namen bieten, als uns für nötig erscheint, damit der Deutsche, falls in seinem eigenen Leben ähnliche Phänomene an ihn herantreten, dieselben in der unmittelbaren Fixation richtig deuten lerne, also kurz gesagt, wahre Erkenntnis und Einsicht durch die Fähigkeit, Individuum und Einzelfall als Repräsentanten einer Gesetzlichkeit zu erfassen. Dass jeder deutsche Geistesmensch in seinem theoretischen Wesen ferne Liegendes und Ungewohntes zu lernen hat, ja, dass wir hier geradezu von einer Tragik in der Geschichte des deutschen Menschen sprechen können, die in der sonderbaren Blindheit und Unfähigkeit des Deutschen Betrug und Täuschung sowohl im wirtschaftlichen als namentlich auch im weltpolitischen Leben zu durchschauen besteht, werden wir im Laufe unserer Untersuchungen noch mit Schauder und Verzweiflung erfahren müssen. Wer den sonderbar versonnenen und verträumten Blick des Deutschen kennt, mit dem er Reden und Überredungskünsten zu lauschen weiß, ohne zu prüfen, ob der, so zu ihm spricht, nicht hinter seinen Worten etwa ganz anders geartete Absichten und Pläne verbirgt, wird es begreifen, dass wir in Verzweiflung ob dieser Unfähigkeit zwischen Erfassen eines sachlich allgemeinen und primärer Fixation der anwesenden Person den nötigen Ausgleich und Zusammenhang, wie gehören diese Worte zu dem Gesicht, herzustellen. Es ablehnen mussten, dem Deutschen den Besitz eines Auges zuzubilligen und diesen Sinnesapparat infolge der Unfähigkeit, denselben seinen objektiven Denken nutzbar zu machen, mit einem neuen Worte als Traumglotzkugeln zu bezeichnen, genötigt waren.